ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Ever. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich hab's getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert! Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Der Krimi-Podcast. Jeden Donnerstag Hörspiel, Highlights aus den ARD-Funkhäusern. Alles Klassiker. Alle fast vergessen. Aber die Archive sind voll davon. Ach. Ich erzähle Ihnen immer ein bisschen was drumrum, denn die Entstehung dieser Unterhaltungskrimis aus der Mono-Epoche ist manchmal genauso skurril wie die Hörspiele selbst. Wir schalten nach Hamburg. Hier ist der Norddeutsche Rundfunk. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge. Die Jagd nach dem Täter. Um diese wundervolle Krimireihe des NDR geht es heute mal wieder. Und sie ist wie für kein Mucks gemacht. Mit dieser Musik begannen die meisten Episoden. Und es gab viel mehr als 23 Folgen. Im Februar 1957 lief diese Hörfunkserie zum ersten Mal. 126 Krimis sollten es bis 1964 werden. Kurz waren sie. Spätestens nach 35 Minuten war der Täter schon enttarnt. Aber das Besondere war, die meisten Kriminalgeschichten, die da aus dem Radio kamen, basierten auf echten Fällen. Ich habe mir die Akten Smith vom Archiv geben lassen und den Fall noch einmal studiert. Genau, denn dem Publikum sollte ein Einblick in die trickreiche Ermittlungsarbeit des Polizeiapparates vorgeführt werden. Da liegt der Tote. Kannten Sie den Mann? Alle zwei Wochen lief eine neue Folge. Wie immer wird zuerst ein Verbrechen entdeckt und dann kommt der Kommissar. Mich lässt dieser Fall nicht los. Autorinnen und Autoren wie Regine Holl, Irmgard Köster, Jochen Schöberl, Helmut Kleffel oder Karl-Heinz Zeitler recherchierten die Fälle. Das Manuskript schrieb Wolfgang Menge. Ja, oder auch Wolfgang Menge, der später als Drehbuchautor lange fürs Fernsehen arbeitete und Talkshows moderierte. Die Jagd nach dem Täter wurde ein Radiopublikumserfolg. 1958 schloss sich eine dazu passende Fernsehserie an. Und die hieß Stahlnetz. Sie lief im Ersten und war unglaublich erfolgreich. Diese Musik, die haben sie aus Amerika übernommen, von der True-Crime-Serie Dragnet, zusammen mit dem Konzept. Wahre Kriminalfälle wurden mit Schauspielern filmisch nacherzählt. Hamburg-Altona, St. Pauli. Populärstes Vergnügungsviertel in Deutschland. Heute ist der 8. April, 21.18 Uhr. Das ist Helga Wieberitz, 29 Jahre alt. Beruf? Nein, Beruf nicht. In dieser Folge ging es um ein Sittenverbrechen aus Hamburg. Und das ist der bekannte NDR-Sprecher Hans Daniel. Der gab Stahlnetz diesen Reality-Anstrich. Hans Daniel sagte übrigens jahrzehntelang den Satz, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. 22 Folgen Stahlnetz liefen ab 1958 und viele Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Fernsehgeneration glauben, es wären mehr gewesen. Doch zurück zur Urserie, die Jagd nach dem Täter. Wenn Sie uns den Namen des Mörders nicht nennen wollen, wie sollen wir denn je den wahren Täter herausfinden? Die Hörspielreihe schaffte, wie gesagt, viel mehr Folgen, aber sie ist in Vergessenheit geraten. Und zwar zu Unrecht, wie Sie gleich erkennen werden. Es ist 1961. Für Folge 79 wird der Autor Harald Fock verpflichtet. Fock war zu dieser Zeit schon Unterhaltungschef des jungen NDR-Fernsehens, Mitbegründer von Showsendungen wie Haifischbar und Musik aus Studio B. Daneben schrieb er Drehbücher und Hörspielskripte. Ab Ende der 60er Jahre wurde er auch Regisseur von Kinoklamotten wie Immer Ärger mit den Paukern, Hochwürden drückt ein Auge zu oder Unser Doktor ist der Beste. Kaum einer seiner Filme kam ohne Uschi Glas, Georg Thomaller oder Roy Black aus. Harald Fox, Die Jagd nach dem Täterkrimi, ist ganz besonders klassisch geraten. Er spielt fast nur an einem Ort und vorneweg gibt es diesmal wieder einen grantigen Ermittler. Das hatte Tradition. Diesmal heißt er Kommissar Dubois. Kommissar Dubois. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist mein Assistent Nico. Und vielleicht haben Sie diese Stimme schon erkannt. Bitte gehen Sie jetzt alle in den Tagesraum, bis die Mordkommission kommt. Ja, das ist wieder einmal der Schauspieler Helmut Peine. Veranlassen Sie die Obduktion. Viele NDR-Funk-Veteranen spielten in gleich mehreren Folgen mit, aber Helmut Peine ist nun wirklich Rekordhalter. In 42 von 126 Die Jagd nach dem Täterfällen war er dabei, fast immer als Chefermittler. Kommissar Dubois checkt gleich in einem mysteriösen Hotel ein, denn dort scheint auch der Täter zu gastieren, den es zu jagen gilt. Wer die anderen Darstellerinnen und Darsteller sind, das erzähle ich Ihnen nach dem Hörspiel. Los geht's, ein NDR-Krimischatz von 1961 unter der Regie von S.O. Wagner und mit eigens komponierten Klängen des Film- und Fernsehmusikproduzenten Heinz Funk. Hotel zur ewigen Ruhe. Viel Vergnügen. Hundertmal hast du es mir gesagt. Jedes Mal hattest du eine andere Ausrede. Aber jetzt kann ich nicht mehr warten. Du musst, hörst du, du musst. Ach, hör auf zu trinken und sag was. Du fühlst dich sehr sicher, nicht wahr? Du meinst, ich mache nicht ernst. Ich habe dich gewarnt. Diesmal ist Schluss. Ich werde alles sagen. Alles, verstehst du? Ich werde ihnen sagen, dass du mich angestiftet hast. Dass du mich dazu gezwungen hast. Du glaubst, ich mache es nicht? Ich tue es. Ich tue es wirklich. Jetzt. Sofort. Hallo? Ist dort die Polizei? Du bist gemein. Ich schäme mich so. Hier. Ich will nicht trinken. Das hilft. Los. Wir könnten die Stadt verlassen und mit dem Geld einen Laden aufmachen. Oder was anderes. Irgendwo, wo uns keiner kennt. Mein Gott, es ist warm im Zimmer. Mach das Fenster auf. Ich meine, wenn wir in Tour bei meiner Schwester. Mach doch das Fenster auf. Ich krieg keine Luft. Luft, das Fenster. Kommissar Dubois? Ja. Gut, dass Sie endlich kommen. Servin, Dr. Servin. Ich habe meine Praxis ein paar Häuser weiter. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist mein Assistent Nico. Guten Abend, Monsieur. Guten Abend. Sie heißt Lucie Dupré. Angeblich hat sie keine Verwandten. Haben Sie schon untersucht? Sie machen mir Spaß. Sie hat Dolomin geschluckt, ein starkes Herzmittel, das zum Kollaps führt, wenn man zu viel nimmt. Da liegt die leere Flasche. Das Zimmermädchen sagt mir, dass Sie schon da sind. Ich habe gerade noch einmal nach Ihnen telefoniert. Sind Sie Monsieur Richaud? Ja. Ich leite das Hotel hier. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unangenehm mir das alles ist. Kann ich mir denken. Doch leider lässt sich das nicht ändern. Wann ist der Tod etwa eingetreten? Vor circa 60 Stunden. Was? Monsieur Richaud, werden die Zimmer denn nicht jeden Tag sauber gemacht? Selbstverständlich. Aber Mademoiselle Dupré wollte nie gestört werden. Hat sie das gesagt? Nein, aber sie hat das Schild "Bitte nicht stören" rausgehängt. Heute Mittag kam das Zimmermädchen und sagte, dass Mademoiselle Dupré auf ihr Klopfen nicht antworte. Ich hatte gerade zu tun und gab ihr den Schlüssel, der für alle Räume passt, verstehen Sie? Wer denkt denn auch gleich an so etwas? Es ist typisch für Selbstmörder, dass sie sich verstecken oder einschließen. Und dass sie sich Mut antrinken. Sehen Sie. Kai van Dors. Riecht scheußlich. Haben Sie ihr die Flasche verkauft? Nein, wir führen diese Marke überhaupt nicht. Aber es kommt oft vor, dass sich Gäste etwas mitbringen. Beim Krämer ist es natürlich billiger als bei uns. Hat Mademoiselle Dupré früher schon getrunken? Nicht, dass ich wüsste. Ein typischer Selbstmord. Sie hat sich Mut angetrunken. Mit einer ganzen Flasche Apfelschnaps. Die Flasche ist doch fast leer. Wer weiß, wie lange sie schon hatte. Der Korkenzieher hier, mit Korken steckt noch drauf. Öffnen Sie eine angefangene Flasche mit dem Korkenzieher? Nein, eigentlich nicht. Monsieur Richoux, wie viele Gäste sind in den letzten Tagen abgereist? Keine. Wir haben nur Dauergäste. Umso besser. Ich hätte gern alle Gäste. Na, sagen wir, in anderthalb Stunden gesprochen. Würden Sie so freundlich sein, Sie benachrichtigen? Sehr gern, aber wir haben zurzeit nur 5. Hoffentlich sind Sie alle da. Mich brauchen Sie ja wohl nicht mehr. Nein, nein, vielen Dank. Dann auf Wiedersehen. Bitte, kommen Sie, Herr Doktor. Wenn Sie die Tür von innen verschließen, ziehen Sie dann den Schlüssel ab oder lassen Sie ihn stecken? Ich würde ihn stecken lassen. Ich auch. Der Schlüssel von der Toten aber liegt auf dem Nachtschrank. Der, mir gefällt auch nicht alles. Veranlassen Sie die Obduktion. Du bist schon zurück? Ja. Dann gib mir die Tropfen. Mir geht es heute so schlecht. Ich habe keine gebracht. Ja, aber ich muss sie doch nehmen, regelmäßig. Du warst doch dabei, als der Arzt es sagte. Und jetzt vergisst du sie. Ich habe sie nicht vergessen. Ich weiß ja, dass ich dir gleichgültig bin. Hör auf. Wenn ich laufen könnte, würde ich mir die Medizin selbst holen. Ich habe sie nicht vergessen, aber ich hatte kein Geld. Bei der Bank haben sie mir den Scheck nicht eingelöst, weil du ihn nicht unterschrieben hast. Hier ist er. Es war ein Versehen. Es war kein Versehen. Du wolltest mich demütigen. Ich sollte wieder da stehen wie ein bezahlter Angestellter. Lange werde ich dir nicht mehr zur Last fallen. Warum sagst du sowas? Du weißt doch, dass es mich aufregt. Schließlich geht es mir ja auch nicht sehr gut. Dann solltest du nachts nicht so lange wegbleiben. Ich tue es, weil ich Herzbeschwerden habe. Deshalb gehe ich spazieren. Nachts? Ja, nachts. Die Luft tut mir gut. Oh, wirklich? Was soll denn das wieder heißen? Ja? Monsieur Laguet? Ja, bitte. Kommissar Dubois von der Kriminalpolizei möchte Sie sprechen. Mich? Warum denn? Ich weiß nicht, ob ich berechtigt bin, es Ihnen zu sagen, aber ich glaube wegen Mademoiselle Dupré. Was ist denn mit ihr? Ich weiß nicht. Kommissar Dubois will Sie jedenfalls sprechen, Sie und Madame. Sie wissen doch, dass ich krank bin. Haben Sie es ihm nicht gesagt? Ich habe Schmerzen. Ich kann nicht kommen. Ich werde es ihm bestellen. Monsieur Daguerre, Sie kommen am besten gleich in die Halle. Ja, ja, ich komme gleich. Meine Damen und Herren, Sie wissen, was geschehen ist. Ich muss Sie bitten, mir zu dem Vorfall noch einige Auskünfte zu geben. Bitte, Monsieur Daguerre. Es ist mir unfassbar. Sie war immer so freundlich. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie das gemacht hat. Haben Sie sie denn oft getroffen? Selten. Sehr selten. Und Sie? Kannten Sie die Dame, Monsieur Mendoza? Ich habe sie kaum gekannt. Manchmal haben wir uns auf der Treppe getroffen. Sie müssen wissen, mein Sohn ist Schriftsteller. Er arbeitet Tag und Nacht an seinem Buch. Bitte, Mama, fang nicht damit wieder an. Also, wenn mein Sohn an seinem Buch arbeitet, dann sieht er... Mama, ich habe dem Kommissar erzählt, dass ich Adressen schreibe. Ja, aber doch nur im Augenblick. Der arme Junge will mich durchaus unterstützen und dabei wartet der Verlag auf das Buch. Mama! Ja, bitte lassen Sie doch Ihren Sohn antworten. Ja, ja, natürlich. Ich wollte es Ihnen nur erklären. Er ist immer mit seinen Gedanken woanders. Sie wissen ja, wie Künstler sind. Und da dachte ich mir... Ja, vielen Dank, Madame. Vielen Dank. Monsieur Mendoza, wann haben Sie Mademoiselle Dupré das letzte Mal gesehen? Heute Nachmittag. Als ich den Schrei hörte, bin ich gleich in ihr Zimmer gelaufen. Schrei? Wer hat geschrien? Nun, Mademoiselle Jacqueline. Ich habe mich so erschreckt. Es war das erste Mal, dass ich... Sie sah so furchtbar aus. Und seit wann sind Sie hier, Stubenmädchen? Seit etwa einem halben Jahr. Ich habe gleich Monsieur Richoux gerufen und nach Dr. Servat telefoniert. Ich habe telefoniert. Mademoiselle Jacqueline war viel zu aufgeregt. Sie war völlig blass und konnte kein Wort rausbringen. Sie sind Mademoiselle Malenkowski. Mhm. Und Sie, Monsieur Richoux, haben Sie im Zimmer der Toten auf den Arzt gewartet? Nein, natürlich nicht. In der Halle. Ich war froh, als ich draußen war. Also konnte bis zum Eintreffen von Dr. Servais jeder das Zimmer betreten? Das schon, aber ich glaube kaum, dass dazu jemand Lust hatte. Ja, ist kaum anzunehmen. Auf jeden Fall vielen Dank, Sie können gehen. Bis auf Mademoiselle Malenkowski. Zigarette? Danke. Sie waren also mit Madame Dupré befreundet? Das ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber sowas Ähnliches. Hatte sie Bekanntschaften? Ich meine mit Männern. Dazu war sie zu spießbürgerlich. Sie hatte überhaupt wenig Freunde. Ich glaube, gar keine. Wenn Sie mich fragen... Ja? Wenn Sie mich fragen, war sie krank? Herzkrank? Nein, seelisch. Sie war oft depressiv. Mhm. Irgendetwas war mit ihrer Mutter nach der Besatzungszeit. Sie fing immer an zu weinen, wenn sie von zu Hause sprach. Aber manchmal war sie so depressiv, dass sie Schluss machen wollte. Hat sie das direkt gesagt? Ja, mehr als einmal. Zuletzt war es besonders schlimm. Sie war oft so depressiv, dass sie sich tagelang einschloss. Ich bin davon überzeugt, dass sie krank war. Na, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Mademoiselle Malenkowski. Es war sehr freundlich von Ihnen. Aber ich bitte Sie, es war ja nicht viel. Doch, doch, vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht, Mademoiselle. Na? Ja, ich weiß nicht. Passen Sie mal auf, Nico. Ich gehe, weil ich Kommissar bin, nach Hause und lege mich aufs Ohr, ja? Und Sie bleiben die Nacht über hier und sehen einmal die Anmeldebücher durch. Heute Nacht? Ja. Vielen Dank. Gute Nacht. Wer ist da? Ach, bitte, lassen Sie mich einen Moment rein. Was wollen Sie denn? Verzeihen Sie, Mademoiselle Malenkowski. Es ist schon spät, aber ich hätte Sie gerne etwas gefragt. Was denn, mitten in der Nacht? Wissen Sie, mir geht die Sache mit der Dupré nicht aus dem Kopf. Ich frage mich die ganze Zeit, warum sie sich umgebracht hat. Deshalb kommen Sie da zu mir? Wie spät ist es überhaupt? Schon 12 Uhr. Ich glaube, Sie sind verrückt. Lassen Sie mich schlafen. Ja, sofort. Ich gehe gleich. Hat der Kommissar nicht danach gefragt? Wonach? Na, warum sie das gemacht hat? Natürlich wollte er das wissen. Und was haben Sie ihm gesagt? Dass sie krank war. Seelisch. Sonst nichts? Nein. Aber er wollte noch etwas wissen. Er hat mich gefragt, ob sie Freunde gehabt hat. Ob ich von irgendwelchen Beziehungen wüsste. Ja? Und? Ich habe ihm gesagt, ich wüsste von keinen Beziehungen. So? Ja. Sie brauchen also keine Angst zu haben. Ich habe ihm nichts gesagt. Ich kannte Mademoiselle Dupré nur sehr flüchtig. So? Dann muss ich es wohl geträumt haben, dass Sie um 4 Uhr morgens aus Ihrem Zimmer gekommen sind. Oh, das lässt sich wohl nicht beweisen. Auf der anderen Seite kann ich auch sehr dankbar sein. Nicht, dass ich etwas zu befürchten hätte. Aber ich möchte meiner Frau alle Aufregungen ersparen. Ich danke Ihnen, Mademoiselle. Ich vergesse sowas nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh mein Gott, haben Sie mich erschreckt? So spät noch bei Mademoiselle Malenkowski? Ja, ich konnte nicht schlafen. Und da habe ich mir ein paar Schlaftabletten geholt. Da geht es Ihnen wie mir. Ich habe noch kein Auge zugemacht. Die Wände sind so dünn, wissen Sie. Bei jedem Geräusch wacht man auf. Aber versuchen wir es nochmal. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Übrigens, bevor ich es vergesse, halten Sie sich doch morgen bitte zur Verfügung. Ich? Wieso? Oh, nur ein paar Routinefragen noch. Sie wissen ja, wie es bei so einer Behörde ist. Ein Haufen Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Ja, natürlich. Ich bin da. Schlafen Sie gut. Hoffentlich hilft es. Was? Die Tabletten. Musik. Dann geben Sie mir mal das Handtuch. Hier. Danke. Also schießen Sie los. Ja, ich habe den Daguerre vorgeladen. Alles, was ich gestern Nacht von seinem Gespräch mit der Manakowski gehört habe, steht im Bericht. Ja, ich habe schon gelesen. Und vor einer Stunde hat mich das KTU angerufen. Auf einer Schnapsflasche und auf der Dolominflasche waren keine Fingerabdrücke. Komisch, nicht? Eine Selbstmörderin, die keine Spuren hinterlassen will. Ja, nicht einen Fingerabdruck. Bringen Sie da gern das Zimmer der Dupré. Was? Ins Hotel? Ja, da wird er so weich wie Butter in der Sonne sein. Kommissar? Keine Zeit. Der Bericht von der Obduktion. Nein, geben Sie schon her. Ist eben telefonisch durchgegeben worden. Hier, bitte. Ja. Na, so kontaktarm war sie also doch nicht. Die Dupré? Ja. Sie hat ein Kind erwartet. Und jetzt halten Sie sich fest. Todesursache Vergiftung, aber nicht mit Dolomin, sondern mit Morphin. Möchtest du noch etwas Suppe? Nein, nein. Ach, nimm doch noch ein bisschen. Komm. Nein, ich will nicht. Bist du heute vorangekommen mit deinem Buch? Monsieur Bierdoux interessiert sich sehr für dein Thema. Er hat Bekannte an der Zeitung. Mama, ich muss mit dir reden. Ab 1. arbeite ich bei Samuel als Vertreter. Nein. Doch. Ich muss nur noch die 10.000 Franc Kaution auftreiben. Das darfst du nicht tun. Das hast du doch gar nicht nötig. Du könntest doch ganz andere Stellen bekommen. Und dein Buch, jetzt wo du beinahe fertig bist? Das habe ich heute Nachmittag verbrannt, Mama. Nein. Doch. Es waren genau 34 Seiten. Ganze 34 Seiten. Ja, aber sie waren sehr gut. Ich habe sie gelesen. Das Thema ist sehr interessant, sagt Monsieur Bierdoux. Ich sitze hier, Mama, und schreibe Seiten voll, in denen nichts steht. Und du kaufst mir Essen und arbeitest für mich und sagst mir jeden Tag, was für eine große Begabung ich habe. Ich weiß, dass du sie hast. Mama, ich bin eine Null. Warum siehst du mich nicht so, wie ich wirklich bin? Roger. Ich habe zuerst geglaubt, ich würde schreiben können. Ich habe es mir so sehr gewünscht. Aber es ging nicht. Ich kann es nicht. Ich kann gar nichts. Nichts, Mama. Was, das ist nicht wahr. Du hast Talent. Ich weiß es. Du hast Talent. Ich wollte dich nicht kränken. Aber es ist besser, wenn ich gehe. Wenn ich dich jetzt nicht verlasse, dann tue ich es nie mehr. Ach, Roger, warum willst du denn gehen? Was habe ich dir denn getan? Sagen Sie, muss das sein? Ausgerechnet hier in diesem Zimmer? Ich dachte, es sei Ihnen recht, wo Sie sich so gut kennen. Was soll das? Ich habe Ihnen doch schon einmal gesagt, dass ich Mademoiselle Dupré nicht näher kannte. Ich kann Ihnen also nicht sagen, warum sie sich vergiftet hat. Monsieur Daguerre, Mademoiselle Dupré hat sich nicht vergiftet. Sie wurde vergiftet. Wurde vergiftet? Ja, sie erwartete ein Kind. Vielleicht ist sie ihrem Liebhaber unbequem geworden. Sowas kommt nicht selten vor. Ich vertrage solche Aufregungen nicht. Aber ich wollte Sie nicht aufregen. Hier, bringen Sie einen Schluck Wasser. Danke. Geht's? Ja, danke. Monsieur Dubois, es ist nicht so, wie Sie denken. Ich habe Mademoiselle Dupré gekannt. Seit einem halben Jahr. Vorige Woche sagte sie mir, dass sie ein Kind erwarte. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war völlig kopflos und ich gab ihr alles, was ich hatte. Ein Sparbuch über 15.000 Francs. Wann war das? Ein Tag, bevor das mit ihr passierte. Aber wir haben bei ihr kein Sparbuch gefunden. Ich habe ihr das Sparbuch gegeben. Aber am Abend sagte sie, dass sie mehr brauche. Sie wollte zu meiner Frau gehen, wenn ich das Geld nicht beschaffe. Sie war verrückt. Sie wollte noch 10.000 Francs haben. 10.000 Francs sollte ich auftreiben. Es war völlig unmöglich. Und ich wollte noch einmal mit ihr darüber sprechen. Aber in der Nacht, als ich zu ihr ging, antwortete sie nicht. Ich klopfte, aber sie gab keine Antwort. Eine Frage noch. Bei welcher Bank hatten Sie Ihr Sparkonto? Bei der Nationalbank. An der Place Victor Hugo. Ihr Ja, ich erinnere mich ganz genau. Sie wollte alles in 1000-Franc-Scheinen haben. 15 einzelne 1000-Franc-Scheine. Ich habe noch gewechselt. So groß war sie etwa. Mhm. Braunes Haar, dunkle Augen und hatte ein schmales Gesicht. Und Sie erinnern sich aber sehr genau. Nun, sie sah ihm sehr gut aus, nicht? Entschuldigen Sie bitte, Telefon. Sehr natürlich. Hallo? Ich glaube, mit dieser Beschreibung können wir allerhand anfangen. Mhm. Herr Kommissar, für Sie. Für mich? Kommissar Dubois. Hallo? Hallo? War das für mich? Ja, eine Frau wollte Sie sprechen. Hat aufgehängt. Sie wollten mal etwas sagen, Kommissar. Ja, wollte sagen, dass die Personalbeschreibung genau auf Mademoiselle Malenkowski passt. Ja? Ich bin's. Der Kommissar ist tatsächlich bei der Bank. Ich habe bei der Kasse angerufen. Sie werden es rauskriegen. Und dann, was ist dann? Versuch mich nicht in deine Sachen hineinzuziehen. Mit der Dupré habe ich doch nichts zu tun. Ich habe für dich nur das Geld abgeholt und abgeschickt. Das ist alles. Quittung? Nein, ich habe keine Quittung. Ich habe dir doch gesagt, dass ich sie weggeworfen habe. Und wenn ich das mit der Dupré gewusst hätte, hätte ich es erst gar nicht mitgemacht. Schließlich ist Erpressung noch immer kein Mord. Ich habe damit nichts zu tun, das weißt du. Und wenn jemand versucht, mir so etwas in die Schuhe zu schieben, dann sage ich lieber gleich alles. Hallo? Hallo? Bist du noch da? Hallo? Richou! Monsieur Richou! Ja, schreien Sie nicht so. Ich komme ja schon. Geben Sie mir noch einen. Sollten Sie nicht lieber aufhören? Richou, könnten Sie mir sagen, warum sich jeder darum reißt, meinen Kindermädchen zu spielen? Mir tut nur Ihre Mutter leid, wo sie doch alles für Sie... Ja, ja, ich weiß, für mich tut, ich weiß. Sonst noch was? Nein. Wie wär's, wenn Sie Ihre Nase nicht überall reinstecken? Es könnte nämlich sein, dass ich Ihnen sonst mal draufhaue. Übernehmen Sie sich da nicht? Ja, und jetzt geben Sie mir noch einen neuen Wein. Wollen Sie nicht lieber langsam raufgehen? Ich bleib hier. Oder ist es verboten? Wie Sie wollen. Aber vergessen Sie nicht, das Licht auszuschalten. Werde ich schon nicht. Oh, hallo. Oh, Monsieur, was machen Sie denn noch hier? Ah, kommen Sie. Setzen Sie sich einen Augenblick zu mir. Warum? Nur einen Augenblick. Monsieur Richou sieht es nicht gern. Oh, Monsieur Richou liegt in seinem Bett und schläft. Was zu trinken? Nein, lieber nicht. Na, nehmen Sie ruhig. Nein, hier nicht. Oh, wo sonst? Zu Ihnen können wir nicht gehen, oder? Nein, das können wir nicht. Schade. Und dabei haben Sie eine so hübsche Nachttischlampe. Und Sie sind der frechste Kerl, den ich je gesehen habe. Und Sie sind das netteste Mädchen, das je in dieser Bruchbude gewohnt hat. Das sagen Sie nur so. Na, ich sage nie etwas nur so. Sie kennen mich doch gar nicht. Doch. Gehen wir? Wohin? Die Nachttischlampe ausknipsen. Ja, aber jeder seine eigene. Gute Nacht, Monsieur. Ja? Wer ist da? Kommissar Dubois. Augenblick, ich öffne gleich. Was ist denn los? Die Polizei. Na, dann machen Sie doch auf. Ich kann den Schlüssel nicht finden. Mein Gott, im Briefkasten. Das ist doch nicht das erste Mal. Nun machen Sie schon. Na, Sie haben aber einen gesunden Schlaf. Nicole, gehen Sie mit Mademoiselle Jacqueline rauf und holen Sie Malenkowski runter. Ja. Sie sollten sich bei unserem Zimmer mieten, so oft wie Sie da sind. Die Leute reden schon. Für mein Hotel ist das nicht gerade vorteilhaft. Jacqueline, kommen Sie. Nein, das ist ja schrecklich. Wie ist das möglich? Ist sie erwürgt? Monsieur Richou, wecken Sie die Leute auf und bringen Sie sie in die Halle. Nehmen Sie Jacqueline mit. Ja, sofort. Kommen Sie, Jacqueline. Kommen Sie bitte sofort. Sieht böse aus. Ja, als ob die Vandalen hier gehaust haben. Die Schubladen sind leer. Alles durchwühlt. hat es verdammt eilig gehabt. Hier hat einer etwas gesucht, und zwar etwas sehr Wichtiges. Na, na, so beruhigen Sie sich doch. Es ist ja vorüber. Sie sah so schrecklich aus. Ich habe Angst. Ich gehe nicht allein in mein Zimmer. Wer soll Ihnen schon was tun? Sie sehen doch, was mit der Kleinen ist. Lassen Sie sie doch zufrieden. Ich glaube, Sie vergessen, dass ich nicht Ihr Sohn bin. Mich können Sie nicht bevormunden. Also bitte, meine doch Damen, bitte. Wie ich sehe, hat sie im Zürich Schuh bereits informiert. Die Mordkommission wird gleich eintreffen und Sie vernehmen. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Ist jemand von Ihnen heute Nacht aufgeweckt worden? Durch einen Schrei oder durch ein Geräusch? Sie auch nicht, Monsieur Daguerre? Ihr Zimmer liegt doch direkt nebenan. Nein. Nachts schlafen wir im Allgemeinen, Monsieur. Wo ist denn Ihr Sohn, Madame Mendoza? Ich weiß nicht. Gestern Abend ging er weg und ist nicht wiedergekommen. Es ist das erste Mal. Ich weiß nicht, wo er ist. Gestern Nacht war er noch hier, in der Halle. Ja. Er wollte durchaus aufbleiben. Ich habe ihm zugeredet, in sein Zimmer zu gehen, aber er wollte nicht. Sir. Roger! Woher kommen Sie denn? Von draußen. Das sehe ich. Was haben Sie draußen gemacht? Ich spazieren gegangen, mit zwei Katzen. Sie wollten unbedingt mit mir noch einen trinken. Sehr witzig. Aber bevor Ihr unglaublicher Humor mit Ihnen durchgeht, möchte ich Ihnen sagen, dass Mademoiselle Malenkowski tot ist. Erwürgt. Nein. Doch. Und ich hoffe, dass Ihre versoffenen Katzen Ihr Alibi bestätigen werden. Um Gottes Willen. Ich bin wirklich spazieren gegangen. Zuerst habe ich hier etwas geschlafen. Da auf der Couch. Nicht lange. Bis Monsieur Daguerre mich aufweckte. Ich? Ja, als Sie die Treppe runterkamen, bin ich aufgewacht. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ich hatte mir noch ein Bier geholt aus dem Eisschrank von Monsieur Richoux. Sie müssen mich doch gehört haben. Ich habe nichts gehört, ich habe geschlafen. Aber Sie hatten doch Licht, ich habe es unter der Tür durchscheinen sehen. Unmöglich! Es hat gestern Nachmittag funktioniert, meine Lampe nicht. Dann habe ich mich wohl geirrt. Bitte gehen Sie jetzt alle in den Tagesraum, bis die Mordkommission kommt. Lassen Sie die Mordkommission auch etwas tun, Nico. Sehen Sie mal hier, Kommissar. Mhm. Unter dem Bilderrahmen. Eine Postquittung für einen Einschreibebrief für einen gewissen Pierre Piquet. Postlager. Mhm. Sehen Sie mal das Datum. Ja. Der Brief ist am gleichen Tag aufgegeben worden, an dem die 15.000 Franken abgehoben worden sind. Mhm. Ich wette, es handelt sich um das gesuchte Objekt. Wie sagten Sie, war auch der Name? Piquet, Herr Postrat. Der Brief ist am Freitag abgeschickt worden. An Pierre Piquet, Poststelle 34, Postlager. Augenblick, das können wir gleich feststellen. Bitte. Sehen Sie mal nach, ob wir für einen Pierre Piquet einen Brief haben. Postlager. Ja, sofort. Suchen Sie diesen Piquet? Ja, das heißt, Piquet ist sicherlich ein Deckname. Ist sehr wichtig für uns. Hier ist der Brief. Danke. Darf ich mal Ihre Briefwaage benutzen? Selbstverständlich. 27 Gramm. Haben Sie mal einen 1.000-Franc-Schein da? Ja, ja, Augenblick. Hier. 1,5 Gramm. 1,5 Gramm mal 15, 22. 22,5. Naja, und die Verpackung kommt hin. Also warten wir auf Monsieur Pierre Piquet. Ich möchte nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber meinen Sie wirklich, dass Ihr Monsieur Piquet noch kommt? Sie warten jetzt 2 Wochen. Es tut mir leid, wenn wir Sie stören. Das nicht. Ich bewundere Ihre Geduld. Der kommt bestimmt. Die Malenkowski hat das Geld hier deponiert und der lässt doch nicht 15.000 Frauen im Stich. Sonst hätte doch die Sache gar keinen Sinn. Da ist er. Ich gehe in den Schalterraum. Einen Moment, Monsieur, das werden wir gleich haben. Ah, hier ist er ja schon. An Monsieur Pierre Piquet, ein Brief. Bitte schön. Sieh mal an, Seit wann heißen Sie Piquet? Ich glaube, Sie haben uns nicht erwartet, oder? Was ist? Haben Sie die Sprache verloren? Na, dann kommen Sie mal mit. Und den Brief geben Sie mal gleich her. Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Ich habe nichts verbrochen. Ich kann die Stadt verlassen, wann ich will, verstehen Sie? Wann ich will! Das schon, aber nicht in einem fremden Wagen. Der Wagen gehört meinem Onkel. Der hat nichts dagegen. Der hat sogar eine ganze Menge dagegen. Er hat Anzeige erstattet wegen Diebstahl. Bedanken Sie sich bei Ihrer Mutter. Sie hat mit Ihrem Onkel gesprochen. Er nimmt die Anzeige zurück. Na, endlich, Nico. Wo haben Sie die ganze Zeit gesteckt? Ja, schneller ging's nicht. Wir haben ihm am Schalter festgenommen und gleich hierher gebracht. Hat denn Wachtmeister Renault noch nicht angerufen? Doch, das hat er. Hören Sie, Mendoza, wenn Sie das nächste Mal weg wollen, dann nehmen Sie die Eisenbahn. Sie können gehen. Vielen Dank. Bitte. Auf Wiedersehen. Oder besser nicht. Ich verlasse die Stadt. Je weiter, desto besser. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. So, Nico, nun bringen Sie mal unseren Fisch herein. Ja. Kommen Sie. Ja, na los, auf was warten Sie noch? Guten Tag, Monsieur Richaud. Setzen Sie sich doch. Hier ist seine Kennkarte. Mit dem Namen Piquet. Nettes Bild von ihm, nicht? Hübsch. Wo lassen Sie arbeiten? Naja, lassen wir das. Darf ich Ihnen zuerst etwas zu trinken anbieten? Ich trinke nicht. Och, den hier trinken Sie bestimmt. Ist Ihre Marke, Calvados. Ich trinke nie. Mein Magen. Aber mein lieber Richaud, ich darf Sie doch so nennen, ja? Ein Schluck wird bestimmt nicht schaden. Außerdem habe ich immer noch ein paar Tropfen für Sie. Sympol, kennen Sie, ein Morphinpräparat. Sehr gefährlich zwar, aber es hilft. Todsicher. Aber was erzähle ich Ihnen das? Sie wissen das sicher viel besser. Ich verstehe Sie nicht. Aber mein lieber Richaud, Sie verstehen von diesem Zeug doch viel mehr als ich. Was Sie allein an Morphin im letzten halben Jahr in den Apotheken gekauft haben, reicht aus, um eine ganze Kompanie zu vergiften. Ich hab's verschrieben bekommen. Es wirkt bei mir nicht mehr. Aber bei der Dupré hat sofort gewirkt. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Mein lieber Richaud, Sie sind doch zu intelligent, um weiterzuspielen. Sie sollten aufgeben. Ich hab nichts gemacht. Sie können mir nichts beweisen. Doch, Richaud, das kann ich. Ohne Mühe. Sie haben zweimal den gleichen Fehler gemacht. Sie haben nach jedem Mord das Zimmer von außen mit Ihrem Hausschlüssel abgeschlossen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie reden. Ich hatte doch gar keinen Grund, sowas... Doch, Richaud, doch, Sie hatten allen Grund, beide zu erledigen. Zuerst war es ja Ihre Idee, Daguerre zu erpressen. Und als wir auf die Spur des Geldes kamen, musste die Mitwisserin dran glauben. Nein, nein, so ist es nicht gewesen. Die Dupré wollte mich zwingen, sie zu heiraten. Sie erwartete ein Kind von mir. Von Ihnen? Ja. Sie wollte mich anzeigen, wenn ich es nicht tue. Sie hatte mich in der Hand. Und da haben Sie es getan. Haben die Tür mit Ihrem Universalschlüssel abgeschlossen und die Dupré durch das Stubenmädchen auffinden lassen. Ja, so war's. Und die Malenkowski? Ich wollte es nicht tun. Wirklich nicht. Ich hatte sie gern, aber sie verlor den Kopf. Sie hatte Angst, dass man sie mit... Mit dem Mord. Ja, und dabei hatte ich alles für sie getan. Sie brauchte nur dauernd Geld und plötzlich wollte sie mit allem nichts mehr zu tun haben, mit mir und... Und wollte aussagen, dass ich es war, dass ich es... Zum Teufel, was wollen Sie denn noch? Ich habe zugegeben, ich sage ja, ich habe es getan. Und damit genug. Und damit leider nicht genug. Nico, schreiben Sie. Ich, Pierre-Alphonse Richaud, geboren am 15. Februar 1920 in Perpignan, gestehe am 23. Juli... Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter die Folge Hotel zur ewigen Ruhe von Harald Fock. Es sprachen Kommissar Dubois, Helmut Peine, Assistent Nicou, Günter Briner, Lisa Malenkowski, Heide Lorenz, der Hoteldirektor Richoux, Richard Laufen, Milon Daguerre, Wiltrud Katz, Monsieur Daguerre, Reinhold Nietzschmann, Roger Mendoza, Hans Irle, seine Mutter Ida Ehre, das Stubenmädchen Jacqueline, Marina Ried und Lucie Dupré, Anneliese Furtwängler und viele andere. Regie hatte S.O. Wagner. Genau, die Regie hatte Siegfried Oswald Wagner, genannt S.O. Wagner. Und diese 79. Folge von Die Jagd nach dem Täter lief erstmals am 9. April 1961 im NDR. Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet. Und die tolle Zwischenmusik wurde extra für diesen Hörspielkrimi angefertigt. Heinz Funk hieß dieser damals sehr bekannte Komponist, das war tatsächlich sein echter Name, und der hatte schon die Hintergrundmusik zu einigen Folgen der NDR-Kriminalfilmserie Stahlnetz beigetragen. Auch die Titelmelodien von schwarz-weißen Krimireihen wie Polizeifunk ruft oder Die Gentlemen bitten zur Kasse stammten von Heinz Funk. Er schrieb die Soundtracks zu den frühen Edgar-Wallace-Filmen Der grüne Bogenschütze, Die toten Augen von London und Die Bande des Schreckens. Sie alle wurden in Hamburg gedreht. Kommissar Dubois, wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Das ist mein Assistent Nico. Guten Abend. Ich hatte ihn ja angekündigt, noch über einige der Darsteller unseres Hotel-Schocker-Krimis zu sprechen. Das war noch einmal Kommissar Dubois und damit Helmut Peine. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Wann haben Sie die Leiche entdeckt? Das hier ist Helmut Peine in einem anderen Die Jagd nach dem Täter-Krimi und auf solche Standardtexte war er abonniert. Die Leiche lag im Keller. Kopfschuss. Denn kaum war ein Fall gelöst, kehrte Peine in einer der nächsten Folgen wieder als Kommissar zurück. Oh, Sie sind es, Inspektor Yardley. Ja, es tut mir leid, ich bin es tatsächlich schon wieder. Fall für Fall. Das geht nun beinahe schon 2 Wochen so und immer noch kein brauchbares Ergebnis. Wohlgemerkt, jeder dieser Sätze stammt aus einem anderen Jagd nach dem Täter-Hörspiel. Entschuldigen Sie, aber es kommt mir so vor, als hätten Sie die ganze Angelegenheit gerne verschwiegen. Natürlich. Und falls Sie keinen Mucks regelmäßig verfolgen, dann kennen Sie Helmut Peine längst. Und er ist Ihnen weniger als Kommissar Dubois oder Yardley bekannt, sondern vielmehr als dieser Inspektor. Wir kommen von Scotland Yard. Ich bin Detektivinspektor Hornley, das ist Sergeant Bingham. Können wir Sie in ein paar Minuten sprechen? Inspektor Hornley, genau. Der taucht in jeder Staffel von Kein Mucks auf. Helmut Peine spielte diese Ermittlerrolle lange für den WDR. In 24 Hörspielfolgen und einer kurzlebigen Fernsehserie. Peine wirkte an über 500 Radioproduktionen mit, darunter rund 100 Krimis. Seit 1947 war er Rundfunk-Stammsprecher. Einer seiner kuriosesten Auftritte entstand 1966. Hallo, Herr Wolters, genug geträumt. Hier ist Helmut Peine mal ein aalglatter Oberschurke, der dem Helden der Geschichte eine verpassen ließ. Irgendjemand hat Ihnen ein Taubenei an den Hinterkopf geklebt. Ah, ja, ja, ja. Und wen hören wir hier als gepeinigten Helden? Cognac. Ja, immer, ja. Natürlich Harald Junke. Ach du meine Güte. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Dann sind Sie wohl der Boss. Auf Ihr Wohl. Cheerio. Ja, man hört schon, dass der Boss Helmut Peine Harald Junke noch in Not bringen wird. Ein Freundschaftsdienst, so hieß dieser WDR-Fünfteiler von 1966. Es war Peines letzter Hörfunkkrimi. Er starb 1970. Sind Sie im Syrischu? Ja, ich leite das Hotel hier. Zurück zu unserem Hörspiel, hier noch einmal Monsieur Richoux. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unangenehm mir das alles ist. Kann ich mir denken. Diese Stimme gehört dem Schauspieler Richard Laufen. Sie sollten sich bei unserem Zimmer mieten, so oft wie Sie da sind. Die Leute reden schon. Für mein Hotel ist das nicht gerade vorteilhaft. Ja, da ist es passiert. Richard Laufen gehörte ebenfalls zum rotierenden Die Jagd nach dem Täter-Ensemble. 12 Mal war er dabei. Guten Tag, Herr Kommissar. Gestatten Sie, Mertin. Wilhelm Mertin. Ich bin der Bruder. Kommissar Lieberhardt, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Laufens Paraderolle war der undurchsichtige Verdächtige. Ich möchte bloß wissen, wer das gemacht hat. Herbert war doch ein guter Mensch, Herr Kommissar. Bei dem man sich nie sicher sein konnte. Meine Frau ließ gerade das Badewasser ablaufen. Das Badewasser gurgelt so laut, wenn es abläuft, dass man nichts weiter hören kann. Richard Laufen gehörte wie Helmut Peine zu den Radiostars des Nordens. Ab 1946 war er in vielen Produktionen des NWDR dabei. Schon ab 1948 sah man ihn im Kino. Der kleine Mann mit dem eleganten Schnäuzer empfahl sich ab Ende der 50er Jahre auch in Kriminalfilmen. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte gerne zum Landhaus von James Birdmore. Ich heiße Marl. Felix Marl. Ich exportiere Holz. Ach so. Das hier ist Richard Laufen 1959 in einem Edgar-Wallace-Kinofilm. Jetzt möchte ich das Haus Ihres Onkels kaufen. Er hat an der Themse ein großes Lagerhaus, das möchte ich gern haben. Haben Sie eine Ahnung, warum er es nicht verkaufen will? Nein, es steht schon lange leer. Na, sehen Sie, und ich könnte es gut gebrauchen. Und deswegen bin ich selbst hergekommen. Der Rote Kreis, der kam erst 1960 in die Kinos. Eddie Arendt, Klaus-Jürgen Wusso, Renate Ewert und Fritz Rasp spielten mit. Von allen Objekten, die Jack Birdmore geerbt hat, interessiert mich nur das alte Lagerhaus an der Themse. Und Richard Laufen war wieder mal eine seltsame Type. Der Rote Kreis war der zweite Wallace-Film der großen Nachkriegsserie. Auch im Erstling war Laufen schon dabei, allerdings nur akustisch. Er war die verfremdete Stimme des Froschs mit der Maske und nicht der Schurke darunter. Die Loriot-Fans unter ihnen kennen Richard Laufen aus dessen Film Ödipussy, als Herrn Tietze, den Vater von Margarete Tietze, gespielt von Evelyn Hamann. Und Herr Tietze will immer die Fenster schließen, sobald Ödipussys Mutter zu singen beginnt. Aber jetzt kommt's. Bei dem Namen Richard Laufen müssen die drei Fragezeichen-Fans eigentlich aufhorchen. Denn Laufen sprach im ersten Hörspiel dieser ewigen Kinderkultreihe in der ersten Szene die ersten Worte. Und sie lauteten: Hilfe, Hilfe, Achtung! Hilfe! Hilfe! Hey Peter, jemand ruft um Hilfe. Ich hab's gehört. War das nun ein Mann oder eine Frau? Haben Sie es gehört? Am Anfang ganz leise: Hilfe, Hilfe! Das war Richard Laufen, definitiv als Mr. Malcolm Fentress, 1979. Übernehmt den Fall, Jungs. Ich glaube, ich kann euch vertrauen. Und natürlich geht es hier um den verschwundenen Superpapagei. Er wurde gestohlen. Oder habt ihr schon mal gehört, dass ein Papagei mit seinem Käfig davon geflogen ist? Ein spezial gelagerter Sonderfall. Ich verstehe das alles nicht. Doch am Ende bekommt Mr. Fentress seinen Vogel zurück, natürlich. Noch einmal zu unserem Hotel zur ewigen Ruhe Hörspiel. Ich muss mit Ihnen noch über die seltsamsten Figuren dieses Radiokrimis sprechen. Hier sind Sie noch einmal. Möchtest du noch etwas Suppe? Nein, nein. Ach, nimm doch noch ein bisschen. Komm. Nein, ich will nicht. Ein herrlich überstrapaziertes Krimi-Klischee dieser Zeit. Die überbeschützende Mama und das verwirrte Muttersöhnchen mit Ausrastern. Ich kann es nicht! Du hast Talent, ich weiß es, du hast Talent. Ich wollte dich nicht kränken. Mutter Mendoza und ihr bekloppter Sohn Roger, die selbstverständlich in einem Hotel zusammenwohnen, natürlich. Ida Ehre und Hans Irle sind hier zu hören. Und Ida Ehre überstrahlte damals ihre männlichen Kollegen, die wir hier schon aufgezählt haben. Also, Jungs, die ganze Bande hat ab heute Ausgangssperre. Wer frische Luft haben will, darf nur bei Nacht raus. Okay, Ma. Wieder eine resolute Mama. Hier ist Ida Ehre in einer anderen Die Jagd nach dem Täterfolge dabei. Auf 7 Auftritte brachte sie es. Ida Ehre kam 1900 zur Welt. 1918 debütierte sie schon am Theater. Hamlet, Prinz von Dänemark. Schon 1925 soll Ida Ehre in sogenannten Sendespielen der Ostmarken Rundfunk AG Königsberg mitgewirkt haben. Das belegt nur eine 100 Jahre alte Programmzeitung. Natürlich konnte Hörtheater damals nicht aufgezeichnet werden. Diese Hamlet-Fassung hier, die stammt von 1955. Wir haben Hamlet herbestellt, damit er hier Ophelien wie durch Zufall treffen mag. Was euch betrifft, Ophelia, wünsche ich, dass eure Schönheit der beglückte Grund von Hamlets Wildheit sei. Ich wünsche es, gnädige Frau. Radiotheater aus dem Hessischen Rundfunk. Ida Ehre als Königin, neben René Deltgen als König. Komm jetzt hierher, lieber Hamlet. Setz dich zu mir. Nein, gute Mutter. Die Jüdin Ida Ehre wurde in der Zeit des Nationalsozialismus mit einem Berufsverbot belegt. Sie überlebte den Holocaust und landete 1945 in Hamburg. Dort eröffnete sie die Hamburger Kammerspiele, zunächst aus Mangel an Möglichkeiten in stark vereinfachter Form. Die ersten Aufführungen fanden bei klirrender Kälte statt. Man habe den Atemhauch des Publikums sehen können, so erzählte es mal Ida Ehre. Im Februar 1947 hört sie im NWDR die Ursendung eines berühmten Hörspiels. Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann, sehr lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Draußen vor der Tür gilt als das entscheidende Nachkriegsdrama, auch weil es sich im Radio, dem einzigen Medium dieser Zeit, verbreitete. Gleich mehrere Fassungen wurden produziert. Ida Ehre überredet den Autoren Wolfgang Borchert, aus diesem Hörspielstoff ein Theaterstück zu machen. Und das wurde einer ihrer bedeutendsten Inszenierungen. Die Kammerspiele wurden unter Ehres Leitung eine der führenden deutschen Schauspielbühnen. Und Ida Ehre, eine Berühmtheit. Straßen, Plätze und Schulen sind nach ihr benannt. Aber sie fand auch noch Zeit für Auftritte in Kriminalhörspielen. Also ich will wissen, warum er mich festgenommen hat. Weil wir Sie dringend der Spionage verdächtig finden. Jack, schreiben Sie mit. Eine NDR-Krimireihe von 1958, wieder unter der Regie von S.O. Wagner. Haben Sie eben gesagt, ich bin der Spionage verdächtig? Spionage, eine Schwester-Radioserie von Die Jagd nach dem Täter. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Ida Ehre hier erneut auf Hans Irle trifft. Hören Sie mal. Ich verlange, dass Sie mich sofort freilassen. Nun regen Sie sich doch nicht auf. Der Chef kommt gleich und wenn es ein Irrtum ist, können Sie ja gleich wieder gehen. Also das ist der beste Witz, den ich je gehört habe. Ja, eindeutig. Irle und Ehre, genau wie in Hotel zur ewigen Ruhe. Nein. Doch. Und ein Buch? Das habe ich heute Nachmittag verbrannt, Mama. Nein. Doch. Na herrlich, sowas könnte ich mir stundenlang anhören. Die Serie Spionage brachte es nur auf 10 Episoden. Die Jagd nach dem Täter dagegen lief 8 Jahre lang, bis 1964, und brachte es auf 126 Folgen. Und einige davon bringen wir demnächst hier im Podcast. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi- und Zeitreise-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern, Krimis aus den Archiven und nerdiger Unsinn aus alter Zeit. Dies ist unsere 6. Staffel mit 9 Folgen. Und die rund 100 alten, die sind auch nicht schlecht. Das war ein tolles Potpourri, so ein richtiges Radiokaleidoskop. Jeden Donnerstag sind wir zur Stelle. Und sollten Sie die Klassiker interessieren, das eben erwähnte Hörspiel Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert steht in voller Länge hier nebenan in der ARD-Audiothek im Podcast 100 aus 100. Dort werden Ihnen die bedeutendsten Radioklassiker präsentiert und auch eine Rahmenmoderation gibt es, die die Stücke erklärt. 100 aus 100, hiermit dringend empfohlen. Und auch das Hamlet-Stück mit Ida Ehre und René Deltken, von dem wir eben Ausschnitte hörten, steht in der Audiothek. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kein Mucks, nächsten Donnerstag wieder. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören.